Das endgültige Griechenland-Paket. Bei nüchterner Betrachtung gilt: Auch über 2 Jahre nach Beginn der Rettungsaktionen im März 2010 zeichnet sich unter den 3 damals Geretteten eine nachhaltige Verbesserung der Situation nur in Irland ab. Dort führten interne Anstrengungen zu einer deutlichen Verbesserung der Wettbewerbssituation. In Portugal strengt sich immerhin die neu gewählte Regierung an. Bei der Haushaltssanierung gibt es Fortschritte. Bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und dem Abbau des Leistungsbilanzdefizits dagegen nicht. Vergleiche Kapitel 7. Griechenland dagegen hat über 2 Jahre alle Konsolidierungszusagen verfehlt. Strukturelle Lösungen für das griechische Problem zeichnen sich nicht einmal umrisshaft ab. Vergleiche Kapitel 7. Die Entwicklung des Haushaltsdefizits hat die schwärzesten Schätzungen übertroffen. Die Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts hält an. Und umsetzbare Ideen, wie man zu mehr Wirtschaftswachstum und einer leistungsfähigeren Exportwirtschaft kommen könnte, gibt es nicht. Trotz wachsender Zweifel entschied sich deshalb die Eurogruppe für ein 2. Griechenland-Paket, das am 9. März 2012 freigegeben wurde. Aus den Mitteln des EFSF mit einer noch unbestimmten Beteiligung des IWF werden weitere 130 Milliarden Euro bereitgestellt. 100 Milliarden Euro davon sind öffentliche Hilfen, 30 Milliarden Euro sind EFSF-Anleihen für die privaten Gläubiger, die vom Schuldenschnitt getroffen wurden. Die privaten Gläubiger verzichten auf 107 Milliarden Euro ihrer Forderungen von 200 Milliarden Euro. Sie erhalten für 30 Milliarden Euro EFSF-Anleihen und für 63 Milliarden Euro neue griechische Staatsanleihen mit einem Zinssatz von 3,65%, die eine Laufzeit von 30 Jahren haben. Daneben verbleiben noch 150 Milliarden Euro Schulden bei staatlichen und institutionellen Gläubigern, sodass die reduzierten griechischen Schulden bei rund 250 Milliarden Euro liegen. Das Hilfspaket, teuer wie es ist, konzentriert sich darauf, einen Staatsbankrott zu verhindern. An die finanziellen Schwierigkeiten der griechischen Unternehmen und der allgemeinen Kreditklemme ändert es nichts. Da aber Griechenland weiterhin hohe laufende Staatsdefizite von 8-10% des BIP hat, das Leistungsbilanzdefizit hoch bleibt und Wirtschaftswachstum nicht in Sicht ist, wird aller Voraussicht nach gleichwohl das Ziel verfehlt, die griechische Staatsschuld bis 2020 auf ein Niveau von 120% des BIP abzusenken, wie es in den Plänen der Troika vorgesehen ist und eigentlich Voraussetzung des Hilfspaketes hätte sein sollen. Darum ist das nächste Hilfspaket im Frühjahr 2012 bereits in Sicht und wurde von Wolfgang Schäuble vor der Abstimmung im Bundestag am 23. Februar 2012 bereits angekündigt. Er schrieb vorsorglich an die Abgeordneten: Es gibt keine Garantien, dass der eingeschlagene Weg zum Erfolg führt. Es ist möglicherweise nicht das letzte Mal, dass sich der Deutsche Bundestag mit Finanzhilfen für Griechenland befassen muss. 2015 werden bereits 85% aller griechischen Schulden von öffentlichen Institutionen gehalten, liegen also im Risiko des europäischen bzw. vorzugsweise des deutschen Steuerzahlers. Nouriel Roubini meint, dass diese Gelder schon so gut wie verloren sind, weil am Ende diese Schulden weitgehend gestrichen werden müssen. Einschätzungen aus der Troika besagen, dass bereits 2015 ein weiteres Hilfspaket von 50 Milliarden Euro notwendig werden könnte. Griechenland wird es dann geschafft haben, eine Staatsschuld, die höher ist als das griechische BIP, auf die Schultern seiner Partner zu legen. Da sage noch mal einer, die griechischen Politiker seien unfähig. Für eine Insolvenz Griechenlands fehlte den Rettern letztlich der Mut. Und der Einfluss der internationalen Bankenlobby war zu groß. Allerdings geben die Regierungswechsel in Griechenland, Italien, Spanien und Portugal Anlass zur Hoffnung, dass mindestens die Haushaltskonsolidierung im Euroraum künftig ernsthafter betrieben wird. Ob allerdings auch jene Reformmaßnahmen durchgesetzt werden können, die den Volkswirtschaften der Südländer mehr Flexibilität und strukturelle Wettbewerbsfähigkeit geben, bleibt zweifelhaft. Damit bleibt auch offen, ob die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder ohne Abwertung bzw. ohne Reformen, die einer Abwertung gleichkommen, wiederhergestellt werden kann. Solch ein Prozess würde in jedem Fall Jahre dauern. Hans-Werner Sinn sagte Anfang 2012 voraus, die Retterei wird sich fortsetzen und am Ende in eine Transferunion münden.